Am nächsten Morgen verließ Lupin die Nonchalante um 11 Uhr und stieg die steilen Straßen zum Montmartre hinauf. Er fand das kleine alte Haus, wie es ihm beschrieben worden war. Es grenzte an ein Mietshaus, dessen oberste Etage leer war. Mit seiner gewohnt schnellen Entschlusskraft ersann Lupin einen Plan, den er dann fast mechanisch ausführte. Er schlich an der Concierge vorbei, die Treppe des Mietshauses hinauf, brach die Tür zu der leeren Wohnung auf, öffnete eines der Fenster, die über das Dach des Nachbarhauses ragten, und sprang. Durch eine Dachluke ließ er sich in einen Dachboden hinabfallen, der mit allerlei Gerümpel vollgestopft war. Auf dem Boden entdeckte er eine Türklappe, die er so weit öffnete, dass sein Kopf hindurch passte. Von dort konnte er das Treppenhaus und die Räume der ersten Etage überblicken und hörte die Stimmen zweier Frauen. Ich bin fertig mit dem Frühstück. Du kannst abräumen, Valentin. Ja, Madame, ich komme schon. Oh, wie herrlich. Keine Proben heute. Merkwürdig. Ich erwarte heute doch niemanden. Sieh nach, Valentin. Ja, Madame. Was weiter geschah, konnte Lupin nicht genau verfolgen. Es schien um einen Brief zu gehen. Er verstand erst wieder Genaueres, als es lauter wurde. Mein Zimmermädchen sollte Ihnen den Brief geben. Warum ist sie nicht mit Ihnen heraufgekommen? Valentin? Valentin? Oh, nein! Hilfe! Es hielt Lupin nicht länger in seinem Versteck. Er stemmte die Bodenluke auf, zwängte sich hindurch und ließ sich die Treppe hinunterrollen. Das Zimmer, in das er gelangte, war vollständig durchwühlt. Er stürzte ins nächste, ins Schlafzimmer und sah im Halbdunkel einen Mann am Boden knien. Unter ihm krümmte sich die Gestalt einer Frau. Lupin warf sich auf den Angreifer und streckte ihn mit einem gekonnten Schlag zu Boden. Oh mein Gott, wie schrecklich. Es ist vorbei. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Warten Sie einen Moment, ich will ihn an den Divan binden. Machen Sie die Vorhänge auf. Leonard. Es ist Leonard, kein Zweifel. Madame, gehen Sie in den ersten Stock schnell und lassen Sie sie nicht sehen. Lupin war verstört. Am liebsten wäre er weggelaufen. Die Ahnung, die in ihm aufstieg, wollte er nicht bestätigt sehen. Aber etwas trieb ihn dennoch an, Klarheit zu gewinnen. Er knebelte den gefesselten Leonard, öffnete die Haustür im Flur einen Spalt breit und sah auf die Straße. Auf der anderen Seite stand der alte Wagen und auf dem Kutschbock saß der junge Diener, den er mehrmals mit Leonard zusammen gesehen hatte. Er nahm die kleine Holzpfeife in die Hand, die Leonard während des Kampfes aus der Tasche gefallen war und die er eingesteckt hatte. Sollte sie im Fall einer Gefahr den Komplizen zur Flucht auffordern? Oder war es im Gegenteil ein Zeichen, das den Komplizen herbeirief, wenn die Arbeit erledigt war? Mehr aus Intuition als aus Überlegung nahm Lupin Letzteres an. Oh, ich habe es gewusst. Ich hab's gewusst. Sie war es. Die Gräfin kam so ruhig, so ungezwungen herein, als besuche sie eine Freundin. Kein Laut des Erschreckens kam über ihre Lippen, als sie ihren Geliebten vor sich und ihren Diener gefesselt am Boden sitzen sah. Ihre Selbstbeherrschung in diesen entscheidenden Minuten war fast übermenschlich. Warum siehst du mich so an, Arsène? Brigitte Rousselin ist ermordet worden. Brigitte Rousselin? Ja, die Schauspielerin von gestern Abend, die mit dem Stirnband aus Edelstein. Du willst doch nicht behaupten, dass du sie nicht kennst. Schließlich bist du hier bei ihr und hast Leonard beauftragt, dich zu benachrichtigen, wenn er seine Arbeit erledigt hat. Leonard? Willst du etwa sagen, Leonard sei es gewesen? Ja, er hat Brigitte getötet. Ich habe ihn dabei überrascht, wie er sie mit bloßen Händen erwürgt hat. Nein. Er hat getötet? Das ist unmöglich. Obwohl er mir geschworen hat, niemals zu töten. Er hat es mir geschworen. Ich kann es nicht glauben. Und doch ist es so. Hassan, warum siehst du mich so an? Nein, nein, nicht wahr? Du beschuldigst mich nicht. Das wäre entsetzlich. Wie kannst du glauben, dass ich es wusste? Dass ich dieses furchtbare Verbrechen befohlen oder erlaubt habe? Schwöre mir, dass du es nicht glaubst. Hassan, mein Hassan. Josine, hör mir zu. Wenn du mir nicht innerhalb der nächsten Minuten diese Sache erklärst und die geheimen Machenschaften, die dahinter stehen, betrachte ich dich als meine Todfeindin. Ohne zu zögern, werde ich dich aus dem Haus schaffen und bei der nächsten Polizeiwache das Verbrechen anzeigen, das dein Komplize an Brigitte Rousselin begangen hat. Du tust mir Unrecht. Du nutzt eine vorübergehende Schwäche aus, um etwas zu fordern, was ich dir eines Tages sowieso erzählt hätte. Das ist eine unnötige Erniedrigung. Ich höre.